Das geht schon los, Titus. So. Also fangen wir gleich an mit dem Pupu-Water, das ich trinke. Und zwar ist es Rogatashka Donat MG. Das ist aus Slowenien. Und genau, das ist natürliches Mineralwasser mit eigener Quellkohlensäure versetzt aus der Donatquelle in Rogatashka Slatina, Slowenien. Verdauung, Doppelpunkt, regt die Verdauung an. Oh. Mit extra, hörst du das? Das war der Esel. Mit extra Magnesium, Calcium, irgendwas mit HCO3, das ist irgendwas Schwefelsäure. Ah, nein, Schwefel, SO4. Ganz gefährliche Sachen. Wenn du ein bisschen was trinkst, dann geht morgen in der Früh alles gut. Wenn du zu viel trinkst. Morgentoilette meinst ja, du? Ja, genau. Wenn du zu viel trinkst, dann geht es gar nicht gut. Ja, weil es geht ja immer in der Früh gut, ich meine. No, was geht nicht gut? Man braucht mal Verstopfung. Ach so, du machst gleich richtig stofflichen Stoffwechsel in der Früh. Ja, jeden klar. Tag? Ja, sicher. Jeden Tag? Ja, klar. Du nimmst aber viele Mengen an Nahrung, glaube ich, ne? Na, aber das tut man doch, man stoffwechselt einfach. Stimmt, mal weniger, ja. Mal mehr. Hört man das? Akustisch sind wir jetzt gerade in der Küche. Und wir sind akustisch nur zu zweit. Gell? Ja, richtig, wir sind nur zu zweit. Die Biene ist nicht da. Ist unabkömmlich. Der Hansi hat mir gerade eingeschenkt, was zu trinken. Eine halbe Flasche Clubmate mit Self-Made Gin. Ja, mit ein paar esoterischen Tropfen drinnen. Nein, gar nicht esoterisch. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Ich glaube, das haben wir besprochen, oder? Ja. Ich kann mich erinnern, es war damals bei der Biene. Da hast du Bier gekriegt und ich habe Gin gekriegt. Ja. Das kann gut sein, ja. Ich kann Bier trinke immer sehr, sehr gern. Ich hätte ein Bier getrunken, wenn du es da gehabt hättest. Hab keins mehr. Aber du hast ein Bier... Ein Bierglasel. Bier Amoretti. Die Italia. Das gibt es bei uns gar nicht. Das ist da, schade. Ja, nein, beim Dings gibt es. Im Spar wahrscheinlich. Im Eurospar. Dann mache ich einmal meine Nüsse. Machen wir deine Nüsse auf. Damit man wirklich authentisch während dem Podcasten essen. Ja. Riech einmal. Nein. Parfum? Ich weiß nicht, ich rede gerne am Finger von jemandem. Nein, hier. Achso, am Unterarm. Mhm. Ja, so weit wärst du nicht. Mein Arbeitskollege hat vergessen, wie er heißt. War der Geburtstag und da hat er den Parfum mitgenommen. Hat er die umarmt oder war das? Nein, er hat mir den Flakon hingehalten und ich so. Der Abend geht noch weiter, Alter. Achso, also hast du dann gar nicht draus getrunken? Nein, aus dem Parfumflakon eher nicht getrunken. So weit bist du dann doch noch nicht. Aber es gibt ja diese Oxytocin-Sprays, schon mal gehört? Ja, aber hört. Amazon kann man sie bestellen. Aha. Und dann kann man jemand in sich, also so, wenn ich so am Samstag im Verkauf bin, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Wie? Na, Oxytocin-Spray. Was ist Oxytocin? Ja, das ist das, was die Baby so aussagt. Nein, ich weiß schon, das ist das Kuschelhormon. Ja, richtig, genau. Ja. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht so von jetzt auf nachher. Das ist nicht so wie, wenn sie Tiere paaren, dann sind da auch irgendwelche Hormone im Spiel. Ja. Bei Menschen auch angeblich. Ja, ganz viele Hormone. Die wirken ja ziemlich, akut. Die machen halt geil, ne? Ja. Aber Oxytocin macht nicht geil. Eher so in die Länge. Also da muss man schon jemanden länger. Du musst ihn länger mit deinem haben. Also ist vielleicht doch nicht also so das Richtige zum Einsprühen. Also du meinst jetzt so als Chick Magnet. Ja, ich glaube ja nicht. Nein. Du bist vielleicht. Nein, ich meine hier so in Verkaufssituationen vielleicht. Damit sie dir ein bisschen. Mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen. Oder beim Pokern. Die Couch ist richtig gut. Aber wahrscheinlich wirkt es bei sich selber dann genauso. Das glaube ich nicht. Naja, Jean, sind wir beim Thema. Ich bin jetzt gerade zu dir gefahren. Genau. Bei der Otterringe vorbei und da ist heute der Gin. Gin-Festl ist, gell? Ja. Gin-Wochenende. Gin-Fest. Wir sind eigentlich auch, wir gehen nur auf Kaffee feiern, wir gehen keine Gin-Festeln. Wobei ja, wir eigentlich. Kaffee wäre ich eigentlich auch nicht gegangen, weil. Das ist was umsonst. Ist eigentlich. Na, es ist ein Blödsinn, glaube ich. Das war wirklich eine dumme Idee. Wie hat sie denn gehabt? Ich war das, gell? Ja, das warst du. Obwohl ich habe heute. Ja, wobei du hast uns in einen ewig langen Film eingezahlt. Ich habe heute daran gedacht, weil ich habe nur immer dieses Einkaufstaschel. Ja, das habe immerhin einmal mal einen Sackel gekriegt. Wo das Kaffee-Festival drauf ist. Das ist doch praktisch. Immerhin einen Sackel haben wir. Ja. Ja, stimmt. Der Film, das war. Der war scheiße, ja. Der war wirklich schlecht. Der war sehr gut. Ja. Alle beide Filme waren gut, die man sieht. Aha, was hast du da zwei hintereinander angeschaut? Mit Stau? Achso, nein, der war traumatisch. Der traumatisierend. Der war auch lustig teilweise. Nein, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so Realismus sicher. Realismus war. Ja, ungut. Nein, aber also dieser Space Edison 2001 war total fad. Ja. Also der hat Längen gehabt, das war eine Maschine. Ich bin dann wirklich gegangen. Das war das, die geschätzte Hörerschaft, weiß das nicht mehr, Hörerinnenschaft. Die weiß es nicht, dass ich einfach aus dem Kinosaal in der Pause rausgegangen bin. Aber welcher Film hat der Pause? Ich meine, mir ist ja schon das Gesicht eingeschlafen, wie der eine Intendant oder weiß nicht, wie der Zampano beim Kino heißt. Prokurator, Kurist. Ach so, Kurator. Der hat Kurator. Introducing gemacht. Ja, mir das jetzt zum Reden angefangen hat, natürlich gibt es eine Ouvertüre. Ja, und es gibt auch eine Pause. Dann sitzt man im Licht und hören die Ouvertüre. Ja, das war ein bisschen. Und der Ligeti hat sich geärgert, weil er seine Musik gehört hat. Ah ja, der hat sich, das war eben der, seine Musik haben sie verwendet und hat gar nichts davon gewusst. Eigenartig, ja. Oder? Naja, das ist aber, nein, das war eigenartig, ist das gar nicht. Das ist, sind ja Rechte drauf, der müsste ja Geld bekommen. Ja, nein, aber die Rechte hat nicht er, die Rechte hat sein Verleger. Ach. Deswegen hat man ja einen Verleger. Ach. Oder Verlegerin. Man tritt also seine Rechte an den Verleger, ab und der schreibt den Vertrag ein, genau, er schreibt den Vertrag ein. Du hast mal was bekommen. Ja, sicher, da was kriegt, ja, das glaube ich schon. Ja, irgendwie muss man sich ja die Villa in Döbling leisten, nicht wahr? In Döbling. Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, so ein langsamer Film. Und da, Vaterfilm. Und da ist mir infernal eine Musik. Infernal, also die Musik war noch viel schlimmer. Die war fast so schlimm wie die in dem, wie heißt der andere langweilige Film? Blade Runner 2049. Der war ganz schlimm. Den war ich nämlich im Burgkino. Mhm, das ist ein anderes grausames Kino am Ring. Ich kenne es, ja, damals habe ich. Und da haben sie voll laut aufgeschalten gehabt. Wobei, da bin ich als Student durchgegangen, weil ich so jugendlich frisch ausgeschaut habe. Ich habe jetzt erfahren, dass ich gratis ins Metro-Kino gehen kann. Nice, was ist das Metro-Kino? Das Metro-Kino ist da in der Nähe, in einer Seitenstraße von der Kärntner Straße. Mhm. Das ist schon eines der schöneren Kinos. Ja, gratis deswegen, weil ich eine Praktikantenstelle angenommen habe im Filmarchiv. Beim Augarten. Gratuliere. Kriegst gezahlt? Ich krieg nichts gezahlt. Ich darf gerade ins Kino gehen. Aber. Was ist das denn gerade noch preisen? 5er führen? Nein, es geht nicht. Ich mache nichts im Kino, ich mache im Archiv was. Achso. Irgendwie habe ich den Faden verloren. Irgendwas. Ja, wir waren bei Gin. Es ist ja irgendwie wenig Luft drin. Es soll ja ein bisschen Eishockey einbringen. Warte mal. Achso, genau. Ich könnte ein bisschen Eishockey erzählen. Ja, Eishockey ist interessant, ja. Interessant deswegen, weil ich habe gerade einen anderen Podcast gehört, da hat der gesagt, er hört so gern. Er ist ein Fan von kanadischen Eishockey und er schaut sich deswegen gerne rein, da früher die Spüle drüber an im Fernsehen. Kanadisches Eishockey? Ja. Meint er vielleicht nordamerikanisches Eishockey? Ja, das ist oder schaut das, naja, er hat nicht erwähnt, welche Mannschaft der anfeuert. Naja, weil in Kanada haben sie eigene Ligen und in Amerika haben sie eigene Ligen. Und sie haben aber die gemeinsame NHL. Ach, das ist ja interessant. Ja. Jedenfalls. Erzähl mir, was ist Formel 3000? Als wir wollen, das interessant wäre. Ich nehme immer das die Dings-Methode, die Gänse. Ja, ich weiß schon, du kommst wieder zum ersten Blatt. Wann zurückkommt, weil irgendjemand muss ja das Big Picture in der Linse behalten. Erzähl, Tim. Ja, solche Veranstaltungen, Gin-Festival, Kaffee-Festival, Comics, ja, Comics ginge ja. Naja, na. Comics eigentlich auch nicht, gell? Schallplatten, sehr interessant. Na. Die Leute, sehr interessant. Na. Schallplatten meistens, man was findet eh nicht das, was man sucht. Ne? Was würdest du für eine Schallplatte suchen? Na, ich würde, mit Liedern, welche mit Liedern drauf, die ich sonst nirgends downloaden kann, einfach die kleinen Bands, wo es keine MP3s gibt, was während das? Ich bin sogar My Band ist auf Spotify. Ja, dafür hast du schon wahrscheinlich gesorgt. Ja, es ist ja, ich finde es ja umständlich. Ne? Eine LP sollte ja mal länger sein. Also nicht so eine kurze Single-Scheiße. Man muss dann immer umdrehen. Jedes Mal, wenn man es in die Hand nimmt, ist irgendwie Arbeit. Das heißt, es sollte eigentlich viele gute Stücke drauf haben, möglichst lang sein und keine Kratzer. Keine Kratzer, ich sehe das nämlich nie. Ich bin Schausauger bei solchen grillen Sachen. Ja, ein Soundtrack von Stanley Kubrick vielleicht. Ich habe nämlich einen Soundtrack von Stanley Kubrick von Barry Lyndon. Ja, das ist ja noch viel der langweiligere Film. Der ist auch sehr langweilig. Der ist wirklich langweilig. Der hat Länge. Das einzige Coole an dem Film sind die Kostüme. Ja, aber jedes Frame Every frame a picture. Ich weiß nicht. Ich muss echt sagen, Kubrick hat sich entzaubert, je älter ich wurm bin. Und ich finde ja auch nicht, ich finde ja auch gar nicht Dings mehr spannend. Wie hat denn Carsten? Clockwork Orange. Den habe ich jetzt alle so cool vor anderthalb Wochen gesehen. Das erste Mal. Ja. Aber leider auf Englisch. Ich habe so wenig verstanden, fürchte ich. Ich habe das Buch gelesen. Also ich habe zuerst den Film geschaut, dann habe ich es nicht verstanden, dann habe ich das Buch gelesen, dann habe ich es nicht wirklich besser verstanden. Verstehen kann man es eh, aber Es geht halt um so. Naja, ich war 14. Also ich habe das nicht so ganz gecheckt, warum der das alles macht und warum auf einmal nicht mehr kann. Greifst jetzt alles an, was da ist, oder? Ah, das sind so Tabletten. Ja. Gag? Gags, Gags, Gags. So. Ich weiß nicht, wie gehst du denn eigentlich so Gesundheit? Ja, ich habe heute Kehlkopfschmerzen. Ich habe Kehlkopfschmerzen und mache mit dir einen Podcast, ja? Ja, ich mag mich gar nicht hingreifen, heißt, ich fürchte mich. Meine Frau sagt, das liegt am Kehlomat. Ich glaube das nicht so ganz. Was für ein Kehlomat, bitte? Das ist ja ein Küchenutensil. Ich meine, zuerst war es links und rechts, jetzt ist es nur noch rechts. Vielleicht geht's weg. Und was hat das jetzt mit Kehlomat zu tun? Ja, wahrscheinlich eh nichts. Und wieso sagt sie dann Kehlomat? Weil das kennt sie noch nicht und denkt sich vielleicht, dass es daran liegt. Who knows? Sie hat nämlich einen Husten gehabt. Also. Oder es hat irgendein Nachbar unter uns einen Schaß gelassen und der steigt auf und vergiftet die Atmosphäre. Also wenn du jetzt einen Arschschmerzen im Rachenbereich hast, dann... Ja, ich hab da eben eine Medizin. Du hast eine Medizin. Na, ja, ach, ich weiß also nicht. Gesundheitlich... Geht's mal gut. Fertig, müde bin ich halt. Jetzt wird langsam wieder die Schwimmsaison beginnen. Die Schwimmsaison hat doch alle gerade Bäder aufgehört. Nein, Mann, es ist die Hallensaison. Ah, die Hallensaison, okay. Das ist ja die richtige Schwimmsaison eigentlich. Also du bist der Hallenschwimmer, oder was? Naja, im Winter bin ich der Hallenschwimmer, im Sommer bin ich der Donauschwimmer. Sonnenbader, achso. Mittlerweile hat es auf der Donauinsel nur meinen einzigen Fleck gegeben, den ich kenne, wo es nicht solche Algen gegeben hat. Also mit ja, warum gehst du denn in die Donauinsel? Auf die Donauinsel? Ja, weil es immer offen hat, deswegen eigentlich. Diese Algen haben schon ausgehört wie Concons. Man wartet eigentlich nur mal, bis die Beste rauskommt. Ich weiß nicht, ich traue dem ganzen Braten nicht. Außer im ganz Floridsdorf hupft da eine und der Rest von Wien auch. Also. Stimmt, man müsste ganz oben eine hupfen, weiter unten, dann ist die Plörre weiter. Also. Ja, aber das ist ja stehendes Gewässer, das ist ja wurscht. Nein, da. Nein, Donau. Ja, das ist ja gleich ein stehendes Gewässer, das ist oben und unten. Das ist nicht. Doch, das ist oben und unten zu. Das ist ja Entlastungsgerinne. Ja, das fließt ja, bewegt sich ja trotzdem. Mäßig, aber doch. Magst du noch ein bisschen Gin? Na, danke. Ich hätte Tonic Water oder Rosenquarzwasser. Rosenwasser? Na, Rosenquarzwarzwasser? Na, Roselimonade. Wirklich wie ein Einser. Roselimonade. Schau, ich habe eine neue Armbanduhr. Die ist wunderschön, die ist mir sofort aufgefallen. Das ist eine Antonov. Es ist eine Smartwatch. Nein, rein analog. Also eine analoge Uhr? Mit Quarzstein, aber es gibt keinen Sekundenzeiger. Warum nicht? Ja, weil es eine... ja, interessant, gell? Weiß ich auch nicht wieso. Aber ich finde es eigentlich angenehm, weil sie nichts bewegt. Es ist immer hier kein Ticken. Oh. Genau. Erzähl mir lieber, was gibt's Neues in der Formel 1? Die wunderbare Welt der fahrenden Autos. Ja. Kleiner Werbung. Fernando Alonso. Hat aufgehört. Hört auf. Na. In der Saison. Ja, den mögen wir, gell? Den Hut drauf. Der ist Ferrari-Fahrer. Nein, sein Team McLaren macht ungefähr 17 Millionen Miese dieses Jahr. Also nein, mit Rechnungsjahr 2017. McLaren Mercedes? Na, McLaren Renault. Renault? McLaren war die letzten 20 Jahre Mercedes, dann waren es 3 Jahre Honda und das war total katastrophal. Ja. Und jetzt sind sie im Renault und sind halt Mittelklasse. Und wem kennt jetzt Mercedes? Oder Mercedes fährt mit Mercedes-Motor. Wer kennt? Also gibt es ein eigenes Mercedes-Team? Es gibt ein Mercedes-Werksteam, dann gibt es nur 2 weitere Teams, die mit einem Mercedes-Motor befeuert werden. Das ist zum einen Force India, die jetzt Racing Point. Die ziehen den Mercedes-Motor. Der Mercedes zieht den Motor von Force India und dann noch Williams. Force India. Ja, die heißen Racing Point, heißen sie jetzt, weil sie sind aufgekauft worden vom Papa von Lance Stroll. Der sitzt in sein Auto hat, oder was? Ja, also nächstes Jahr sitzt er dann drinnen, der Sohn. Okay. Weil Papi hat mir das gekauft. Ja, viel cooler ist er, Japaner hat sich beim Elon Jesus Musk einen Sitz im Space Shuttle gekauft. Ja, das ist der erste Weltraumtourist. Der fliegt einmal um den Mond um. Aber der Space Shuttle hebt ja nicht Space Mond. Shuttle, ich meine, das ist die Rakete. Ja, SpaceX. In welcher Stufen ist er denn? Die haben die am Schluss abgeworfen wird. Na, der kann so umsitzen, ist klar, ja. Ja, ja. Der fliegt einmal um den Mond und hat 6 weitere Plätze. Und da dürfen Leute mitfliegen. Weißt du jetzt, darfst du raten, wer darf mitfliegen? Ich nicht. Du auch nicht. Wow, was glaubst du, wen wird der mitnehmen, ein Japaner? Ein Milliardär halt natürlich, logischerweise. Dass die so, hey, ich glaube, da muss man ziemlich, also ich würde da eher am Leben hängen. Ich hätte Angst, dass dir was passiert. Ich würde es vielleicht schon machen, wenn es jetzt so eine extreme Geldverschwendung wäre. Aber ich frage dich gerade, wen würdest du mitnehmen? Auf so einen ja. 6 Personen? Aha. Der am meisten zahlt? Ah, würde okay. Die Tickets weiterverkaufen. Inklusive mein Ticket würde ich auch verkaufen. Du hast Angst. Weil ich habe Angst davor, dass das Ding verglüht irgendwo. Er nimmt Künstler mit. Was für Künstler? Künstlerinnen vielleicht auch. Das weiß ich nicht, ob er nur Künstler oder Künstlerinnen mitnimmt. Er würde gerne einen Andy Warhol, den Michael Jackson und den John Lennon mitnehmen. Straßenkünstler. Die sind schon tot. Na, wahrscheinlich, keine Ahnung, Miley Cyrus und. Kennst du, japanische Künstler kenne ich jetzt gar keinen einzigen. Ja, außer diesen einen Schauspieler. Yoko Ono. Ah, doch. Na, IYY ist ein Chines. Franzose, Engländer, ist doch alles das gleiche. Hauptsache Europa. Hauptsache Europa. Langnasen. Es ja. Gibt nicht, es passiert nicht viel was, gell? Ich bin jetzt so als Jungvater, kriegt man nicht viel was mit. Ich habe da den Döpfel im Ohr, Welt am Draht. Ich krieg ganz viel Welt reingepustet, aber es bleibt da nicht viel hängen. Es sei denn, ich mache mal einen Ruhetag. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder generell mal einen Sprechruhetag. Angeblich hat der Larry Katzman das gemacht, der J.R. Ewing. Ah. Larry Hagman? Larry Katzman? Kenne ich nicht. Nein, Larry Hagman. Katzmann war der Produzent von Dallas. Kenne ich alle. Ich glaube, ich kenne alle drei nicht. Wer ist J.R.? J.R. ist J.R. von Dallas. Das ist der mit dem Cowboyhut, oder? Ja, richtig. Ah, okay. Genau. Jetzt kann ich seine Frau war Alkoholikerin. Oh je. Sue Ellen. Also wie in der Serie oder in die Wirklichkeit? In die Wirklichkeit. In Wirklichkeit war er der Alkoholiker. Ja, richtig, genau. Ah. Ja. Aber Nichtraucher. Strikter Nichtraucher. Na, das ist ja fein. Wie kommen wir jetzt auf den? Der hat einen Tag lang nichts geredet. Ja, stimmt, ja. Und der hat sonntags immer seinen Ruhetag gehabt. Ich habe es einmal versucht, einen Tag lang nichts zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du alleine Selbstgespräche machst oder irgendwie ich rede schon mit mir selber. Ja. Also meistens fluche ich. Dann müsste er sich den Mund zupicken, dann geht's. Ja, oder man ist allgemein jetzt nicht so eine Quasselstrippe, wie wir das. Ich meine, wir reden so viel, wir haben sogar unsere eigenen Podcasts. Also das muss man ja dazu sagen. Wir sind schon ein bisschen am Tiefpunkt angekommen heute, gell? Hey, ich bin halt 9 Stunden im Verkauf gestanden. Es geht gar nicht. Ja, ich habe halt 9 Stunden das Kind durch die Gegend getragen. Es ist eigentlich arg. Vielleicht ist es ja deswegen, dass die Biene nicht da ist und die Dynamik fehlt. Aber ich glaube, die letzte Doppelkonferenz kann man ja nachhören, die war ja gar nicht so unspritzig. Die SPÖ, weißt du, wann die SPÖ gestorben ist? Die SPÖ ist gestorben. Ist 1998 gestorben. Viktor Klima. Genau, und Gerhard Schröder und der Engländer mit die Schirrenzeit werden der Kassen. Blair. Genau, danke. Die haben die Sozialdemokratie getötet. Seitdem ist sie tot und sie fängt jetzt an, richtig zu stinken. Aber wahrscheinlich, vielleicht holt die Pamela alles aus, das wäre eh cool. Die nächsten 3 Jahre, also wie soll man sagen, die nächsten 3 Jahre kann jetzt keine Credits sammeln, egal wer das ist, bis da die nächste Wahl ansteht. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, Andy Wagner ist ziemlich nicht besonders Macht, also hat nicht besonders. Also du meinst, sie hat keine Hausmacht, so eine Gewerkschaft oder sowas, gell? Das stimmt, da hat sie nichts, ja. Sie hat einen feinen Heckenschützen aus Burgenland. Ja, den wollen ja sogar die Schwarzen, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Alle Blatt, Wirtschaftsheilige. Ja, wir sollten wirklich nicht über Politik reden. Gell? Das ist, ich habe jetzt die Chance, in Wien zu wählen, weil ich bin ja Wiener jetzt. Ich bin ja Mundl. Ich wollte nur sagen, ich finde, Wien ist schon sehr gut verwaltet. Ich habe bemerkt, wie gut die Verwaltung eigentlich ist, wie ich die Geburtsurkunde von meinem Kind geholt habe. Also ich bin ins Standesamt eingegangen. Genau richtig drauf gestanden. Ja, ich bin ins Standesamt eingegangen. Die einzige Einschränkung ist, muss das Richtige sein. Also du kannst nicht auf irgendwas gehen. Bin dann aber im Nachhinein draufgekommen, warum. Hab gesagt, ja hallo, ich würde gerne die Geburtsurkunde abholen. Und dann hat die Standesbeamtante gesagt, in welchem Krankenhaus ist er denn auf die Welt gekommen? Und dann habe ich gesagt, dann hat sie gefragt, wie das Kind heißt. Dann hat sie mir 3 Formulare unterschreiben lassen und hat gesagt, ich soll mich hinsetzen. Und dann ist 10 Minuten später die Tür aufgegangen und hat seine rausgekommen und gesagt, Herr Hartkern. Dann hat eine andere Dame gekommen und hat mir dann einen Packen Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, da ist das, da ist das, da ist das, da ist das und da ist das. Ja, alles. Alles auf einmal. Wie viele Urkunden kriegst du denn? Du kriegst Geburtsurkunde, du kriegst einen Staatsbürgerschaftsnachweis, du kriegst einen Meldezettel auch gleich dazu. War noch was Viertes dabei? Ich weiß es nicht. Und jedenfalls hat sie mir das so in die Hand gedruckt und gesagt, nur kurz den Empfang quittieren und dann halt so. Und du hast gar nicht den Ausweis erst sagen müssen. Das ist sicher, das ist schon ein Ausweis. Aber bei mir ist nicht. Ich habe einen Datenschutzdings, dass ich mein. Ja, genau, dass ich mein Religionsbekenntnis, weil ich bin der Einzige in der Familie mit einem aufrechten Religionsbekenntnis noch. Ja, weil mein Kind ist Orb. Orb! Orbital, ne? Naja. Orbitalreligion. Und ohne religiöse Bekenntnis. Und da habe ich unterschreiben müssen, dass das in ihrer Akte drinnen sein darf, dass der Vater evangelisch ist. Echt Evangelikaler bist du? Nein, ich bin ein lutherischer Augsburger Bekenntnis. Oh. Ja. Die Augsburger. Ich bin ja aber eigentlich Atheist. Habe ich das schon erzählt einmal? Na ja, na, eigentlich nicht. Na. Aber ich kann es geschwind erzählen, weil es ist eh keine Luft drinnen. Ich bin Atheist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es kein höheres Wesen gibt, das uns lenkt und strengt, sondern ich glaube, dass das einfach alles grausamer Zufall ist und dass die Natur uns sofort töten wird, wenn sie es kennt. Ja. Und bin aber trotzdem noch immer Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde in meiner Heimat. Und zwar aus dem Grund, weil bei uns ist es ja so, dass das Geld kriegt die Heimatgemeinde. Also es gibt jetzt keine zentrale Kirchenbeitragsstelle. Kirchenbeitrag. Ach, das kriegt die. Das, was man als Kirchensteuer nennt. Zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir können unsere Standesvertretung wählen, also die Gemeinde, den Pfarrgemeinderat. Und das zweite ist, der Pfarrer nimmt das Geld und geht damit zu den armen, kranken, hilflosen und spendet ihnen Trost und Rat. Und das finde ich ist okay. Dafür zahle ich dann halt mehr Geld. Außerdem kann man es von der Steuer absetzen. Weißt du, was ich noch immer nicht gekriegt habe? Mein Septemberlohn. Ich habe auch noch meine. Ja, aber du kriegst ihn immer erst am 31., oder? Ich weiß es nicht. Der Bindungskarenzgeld sollte ich auch bekommen für dieses Monat. Ist noch nicht eingelangt. Wahrscheinlich wirklich am Monatsende. Ich hoffe zumindest. Apropos Geld, apropos Religion, 15, apropos 15, aufgeklärte Menschen. Ist doch scheißegal, gell? Meine Dramaturgie ist egal. Na, erzähl. Wieso sollte Geld nicht kommen? Weiß ich nicht, warum es nicht kommen ist. Es ist nicht kommen. Ich habe angerufen. Bei meiner Bank. Das ist ja erst im Oktober. Im Oktober kriegst du es. Nein, ich krieg's am 15. Ich bin ja Landesbediensteter. Du kriegst es im Voraus? Nein, ich krieg die Hälfte im Voraus und die Hälfte im Nachhinein. Und in der Privatwirtschaft kriegt man alles erst nächstes Monat. Ja, aber dafür kriegst du Ganzes. Ja, sicher, du hast ja schon alles geleistet. Du kannst gern Lehrer werden. Es ist nicht so, dass wir nicht genug Lehrer. Wir haben zu wenig Lehrer. Ja. Ja, wer Lehrer, bitte. Ein Aufruf an alle, werdet Lehrer. Meldet euch. Ich habe einen Arbeitskollegen, der. Und werdet Lehrer. Wir brauchen einen. Der ist in DSG. Der ist aus Kärnten. Oh, der wird Lehrer. Der macht gerade das kleine Latinum. Und da habe ich gesagt. Sehr gut. Ich kenne einen Kärntner, der sagt, das ist der beste Job ever. Ever. Der ist Lehrer. Hast du ihn gefragt, ob er VSV oder KC-Fan ist? Nein, habe ich nicht. Fragen, das ist das nächste Mal. VSV oder KAC? Ja, gut. KAC. KAC. KAC. Okay. Apropos Geld und ja. Religion, als aufgeklärter Mensch ist mir eigentlich schon atheistisch, du hast schon recht und deswegen habe ich das gar nicht hinterfragt bei dir, weil ich letztens den Podcast gehört habe, der das beste Intro überhaupt hat. Das beste Intro? Der Alternativlos-Podcast. Wahnsinnig suggestiv. Könnte in einem Kubrick-Film vorkommen. Und da ging es um Evolution und um eben Religion halt praktisch etwas ist, wo man Leuten, die jetzt nicht wirklich gebildet sind, in einer Erzählung etwas beibringen kann und das damit erklärt durch eine magische Handlung. Mhm. Also das Kind muss zum Beispiel jetzt brav sein, weil sonst kommt das Christkind nicht. Mhm. Und so ähnlich ist es mit erwachsenen Menschen auch. Mhm. Man muss da irgendwie das und das machen, weil sonst ist der Heilige Geist nicht mit dir zufrieden. Genau. Und damit kann man eine größere Menge für eine Sache einschwören, als wie wenn du irgendwie nur Stammesgesellschaften hast, beziehungsweise. Ja. Und jetzt denken wir, dass das eigentlich das Ziel des Kapitalismus ist. Dass du möglichst viele Leute hast, die auf Geld funktionieren. Dass das regulativ ist, das, worum es eigentlich lohnt. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass Kapitalismus dazu da ist, dass man möglichst viele Leute ein gutes Leben ermöglicht oder dass die Firmen alle so viel wie möglich davon erwirtschaften, sondern ganz einfach, dass du so viele Leute wie möglich darauf konditionierst, dass sie auf die Macht von Geld, dass die dann hörig sind deswegen. Ich glaube, das ist so die Weiterleitung von dem Ganzen. Vielleicht, ja. Aber weißt du, was ich jetzt war? Ich war jetzt in der Ausstellung der 1848er Revolution, die vergessene Revolution in Berlin, Niederösterreich, in der Herrengasse. Ja. Was gibt es da zu sehen? Ja, eigentlich nur Zeitleiste. Aber es ist eigentlich ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, was. Wir haben es einmal geredet über das Phänomen der Katzenmusik, wo dann. Katzenmusik, Theater, genau, ja. Wo Theater und so, Nestreu und so war da ziemlich aktiv. Ja, die Ausstellung selber ist eher ein bisschen fad, finde ich. Mhm. Ganz ehrlich, weil sie sagen nur Bilder und sind sie halt der Zeitleiste auf die Wand gekleistert und ein paar Zirkelsteine und Pflastersteine reingekarrt und so. Ich vertrete den museumspädagogischen Standpunkt, dass man sowieso alles nur mit Führung machen sollte. Das ist eine typische Revolution, oder? Das ist eine sehr typische Revolution. Weil irgendwann werden die Kinder gefressen und es passiert dann wieder Konter oder wieder Die 1848er Revolution war eigentlich total erfolgreich. Also ich habe gehört, es hat ganz viele Zeitungen gegeben nach der Revolution und dann haben sie die aber ganz schnell wieder zensiert. Ja, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Nein, Zensur war dann noch gar nicht mehr so. Du hast dann auch eine Verfassung gehabt, du hast Parlamente gehabt, die natürlich nicht funktioniert haben. Es hätte auch eine Konstitutive werden können. Dann hätten wir unseren Weltkriegersport unter Umständen. Ja, aber da waren schon sehr viele Schritte auf dem Weg zwischen 1848 und 1914. Also ich bin kein Historiker und deswegen kann ich da nicht wirklich viel was dazu sagen. Ich bin Sonderschullehrer, Titus, und ich bin im Zahlenraum 10 zu Hause. Biscuit Lefebvre, genau. Util. Ich habe eine Bekannte, die macht eine Weltreise, hat eine sehr Weltreise gut gemacht, ja, und sie geht wieder on Tour. Mhm. Du kannst dir folgen auf ihren Instagram-Account. Ich habe kein Instagram. Eine WordPress-Webseite, die sie im Entstehen. Ja, sowas können wir anschauen. Und kenn ich die Bekannte? Löst jetzt ihren Haushalt auf und da wird der Titus zuschlagen. Wieso? Ja, weil ich... Weil du einen Haushalt brauchst, Geräte, ja. Das ist aber eh gut. Kannst du eine kleine Wohnung? Ja, das will ich nicht. Ich will nicht am Räumenplatz wohnen. Ah, aber immer Eismarillenknödel. Ja, die gibt es überall. Obwohl, mein Gott, das ist so scheiße. Ich war diesen Sommer kein einziges Mal im Eissalon. Ah, ich habe so... Ich habe sogar vorgelesen, was es für eine Sorte gibt. Stracciatella, Albicocca. Leckerli-Liste. Ja, was wäre meine Sorte? Malaga. Ich glaube, ein gutes Vanilleeis würde ich gerne mal essen. Vanille. Das ist ja eigentlich der Stanitzelgeruch, der wirklich der gute Geruch. Taugt dir das? Ja. Ich tue so gerne Eiskaffee essen. Trinken, essen und schlürfen. Und bin jetzt so enttäuscht, weil ich war jetzt mit einem guten Freund, haben wir gesagt, gehen wir Kaffee trinken, haben wir nicht gewusst, wo wir hingehen. Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir zum Mackie Eiskaffee, haben sie da. Und ich bin dabei mit dem Bubilein oben gewesen schon. Er hat gesagt, er bringt mir einen Eiskaffee und dann hat er mir einen geeisten Kaffee gebracht. Kaffeelatte mit Eiswürfel drinnen. Und das war nicht das, was ich mir... Ich will einen schwarzen Kaffee mit einem Filterkaffee, Kaffee al Tedesco mit einer Kugel Vanilleeis drinnen. Und dann schlag drauf. Tedesco, einen deutschen Kaffee? Naja, Filterkaffee. Du hast es in Italien. Nescafé. Hast du das nicht Nescafé? Ja, Nescafé ist aber Nescafé. Nescafé ist grausig. Marketingmäßig hinbraucht, dass die Türken den super finden. Warum? Deutscher Kaffee ist Filterkaffee, weil in Deutschland der Filter, glaube ich, erfunden worden ist. So wie Melita macht Kaffee. Melita ist Kaffeegenuss, ja. Ja, dann dürfen wir nicht zum McDonald's gehen. Jo, aber es war so schwierig. Es ist irgendwie nicht der McDonald's oder ein Wickelraum, ne? Ja, wobei ich das Kind gar nicht gewickelt habe. Ja. Aber es ist eh noch nicht so anstrengend, das Wickeln. Ich habe gehört, wenn sie dann Beikost kriegt, also wenn sie dann Brei und so ein Schatz ist, dann ist wirklich viel zum Verarbeiten, zum Stoffwechseln. Dann sollte man ihr vielleicht kein Rogaschka Donut Milligramm geben. Ich habe momentan relativ lange Tage und Schlafwoche, aber dann immer auch so zwischen 7 und 8 auf. Okay. Vielleicht liegt es ja daran, dass man im Gartenhaus immer die Autos hört oder das Brummen des Morgenverkehrs. Ah. Was ich aber eigentlich immer sehr, sehr optimistisch finde. Also das macht mich bestimmt nicht optimistisch. Dann das Bruttosozialprodukt wird angekurbelt oder so. Ich habe einmal so ein Radiofeature gehört über jemanden, der nach L.A. gezogen ist. Mhm. Der hat gesagt, ja, in Amerika ist alles ganz anders. Da wachst du auf in der Früh, schaust in den Spiegel und sagst, ja, hier ist alles möglich. Ja, und dieses Morgenbrummen erinnert mich an dieses Jahr. Hier ist alles möglich. Bullshit. Ich habe aber auch wenig Schlaf in letzter Zeit. Das kann ich gut. Ich schlafe eh ganz gut, aber ich stehe halt in der Früh immer auf und tue sie füttern und so. Du, wie stehst du als Arbeitervertreter eigentlich zum arbeitsfreien Sonntag? Ich bin halt dafür, dass Geschäfte, die halt Familienbetriebe sind, die sollen aufmachen, wenn's wollen, ne? Also die oder jeder, der Geschäfte eröffnet und dann alleine hinter der Buddel steht, ja, soll das schon machen können. Ey, so wie es im Augenblick gang und gäbe ist. Bist du eigentlich Gewerkschaftsmitglied oder im Betriebsrat? Nein, es gibt keinen Betriebsrat bei uns. Wieso nicht? Ja, weil wir eine große Familie sind, wir brauchen sowas nicht. Wieso habt ihr keinen Betriebsrat? Ja, weil es nicht erlaubt wird. Wie wird nicht erlaubt? Das kann nicht erlaubt werden. Du musst mit der Sozialministerin reden, die ist dafür zuständig, dass du einen Betriebsrat gründen kannst, oder? Ja, die Sozialministerin. Naja, das haben wir wieder in der Sache, wenn das so funktionieren täte, dass sowas Pflicht wäre, dann müsste man sich nicht lange drum kümmern, überlegen. Ja. Oder wenn du der Meinung bist, dass du gerne einen hättest im Unternehmen, dann ist es natürlich ein bisschen umständlich, weil dann musst du mit denen organisieren und den Kopf hinhalten. Es wäre natürlich auch dass du automatisch und zwar unnachvollziehbar für einen Arbeitgeber, dass jeder Mitarbeiter, der eingestellt wird, gefragt wird, ob er das gerne hätte oder ob er es nicht hätte. Ja. Aber ist eh klar, dass es sowas nicht gibt, weil dann hätte er jede Firma einen Betriebsrat, also jede Firma in der Größe. Ja. Aber das gibt es eben nicht. Aber was würde denn passieren? Du hast ja einen gewissen Kündigungsschutz, wenn du Betriebsrat bist, oder? Ja. Was würdest du denn machen, wenn du 5 andere Heinzis findest? Ja, das Problem ist, du musst da mal praktisch einmal die 5 andere Heinzis finden. Ja, aber warum? Und dann müssen diese 5 Heinzis sich zusammenschließen und alle davon informieren, dass sie eine Betriebsratwahl abhalten. Und dann haltet ihr eure Betriebsratswahl ab und dann, warum können wir nicht einfach 4 weitere Kommunisten in der Firma einschleusen, sozusagen, dass sie sich bewerben, ganz normal, und sagen, ja, ich würde... Dieser Schritt zwischen, ich meine, die ersten 5 Leute passt, die findest. Ja, finde ich auch. Die kennen sie, die reden sie ab, so. Aber die stehen dann in der Schusslinie, und zwar zwischen der Zeit, wo sie entschließen, eine Wahl zu machen, ja, und der tatsächlichen Wahl. Und sie zunächst einmal wird einer Betriebsrat und die anderen 4 werden gekündigt, oder was? Also jede Firma, die von unserer Firma gekauft wurde, wo Betriebsräte drin sind, die werden mit teuer Geld ausbezahlt. Das ist jetzt keine Insider-Information, das steht in der Zeitung drinnen. Ja. Wo kannst du Geld sparen? Normalerweise sparen wir immer Geld bei irgendwelchen Leuten in Afrika oder in Asien. Ja, gute Konditionen. Ja. Also gute Konditionen durch große Einkaufsmengen, also, durch Verbände. Ja, oder wir Westler, wir zwingen dann halt einfach irgendjemand unsere Bedingungen auf, oder so. Managementstrategien. Du machst die sogenannte Boston-Matrix. Du hast 4 Felder, die Cash-Cow, ja, Unterstützung, die Fragezeichen, 4 habe ich vergessen. So, du tust also alles einteilen in diese Matrix. Okay. So, was bringt mir heute Geld und bringt mir in Zukunft Geld? Das ist die Cash-Cow. Wichtig. Ah, sofort gewusst. Dann hast du die Dogs, die Hunde. Ja. Das könnte sein zum Beispiel die Lohnverrechnung, das Lagerpersonal, also alle Instanzen, die dir kein Geld einbringen. Aber die Cash-Cow einfach auf die Cash-Cow aufpassen. Die nur Arbeit machen. Was? Ja, weil Lohnverrechnung ist ja, du kannst ja nicht jemanden, wenn du was verkaufen willst, musst du was produzieren und wenn du was produzieren willst, musst du jemanden haben, der das produziert, die Arbeit darinnen schafft. Und der muss bezahlt werden, weil sonst willst du nicht arbeiten, außer sie sind so wie ich, der noch immer kein Geld kriegt hat und trotzdem arbeiten lässt. Na. Gut, du hast eine Firma und du sagst, mache ich alles selber oder tue ich Sachen nicht. Also zum Beispiel, du hast einen florierenden Eishockey-Versandartikel. Yay! Also du wirst auch nicht ins Auto steigen, du wirst auch nicht in den Kette steigen und jedes einzelne Paket selber ausführen, sondern du engagierst die Post oder den DPD. Ich werde wahrscheinlich wirklich die Post nehmen, ja. Weil die Post bringt allen was. Ja, weißt du es, was ich meine? Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen, aber ein bisschen Fetzenschädel-Flair einbringen, weißt du, sonst ist ja alles fad. Gehst du vielleicht her und sagst, nein, ich mache jetzt meine Rechnungswesen nicht, weil das macht wer anderer, ne? Das macht mein Steuerberater. Ja, genau. Du hast es. Das macht doch. Und dann kommst du in die Situation, wo du sagst, okay, ich habe da jetzt praktisch die Eishockey-Artikel, aber ich tue nur ein bisschen so Landhockey, weil diese Lacrosse-Spieler, die sind jetzt richtig. Ja, sind drei verschiedene jeder Laterne Sportarten, ist ein Aufkleber von irgendeiner Lacrosse-Mannschaft. So, jetzt tue ich mir vielleicht ein kleines so Zeugs, halt, was man so zum Lacrosse-Spielen braucht. Ja. So. Und das sind dann deine Fragezeichen, weil du weißt nicht, wie es entwickelt, ob da draußen ein Trend entsteht. So. Und dann ist eine Sache noch die, dass man sagt, okay, ist das kritisch für meinen Unternehmenserfolg? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Vertreter habe und der Vertreter kennt alle Adressen von meinen Lieferanten, von meinen Kunden, dann könnte er sich ja eigentlich unter Umständen selbstständig machen. Mit diesem Wissen. Ja, oder er will sich nicht selbstständig machen, weil er ist froh, wenn er am Abend heimgehen kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Oder vielleicht verkauft er die ganzen Adressen an die Konkurrenz und braucht nie wieder in der Früh aufstehen. Ja, oder vielleicht bin ich einfach nett zu ihm und habe ein bisschen Vertrauen zu ihm, in Gottes Namen. Du weißt, worauf wir hinaus will. Ja, ja, klar. Ja, du machst mir es aber nicht. Entschuldigung, aber das sind einfach sind die alle paranoide Zwängler da in deiner Firma, die oben sitzen oder was? Schau, das die wichtigsten Vermutung. Sachen behältst du in der Familie. Also im Unternehmen, die kannst du nicht auslagern. Die kritischen Sachen. Und die anderen Sachen tust du alle die Fibu. Und die Leute, wo man Geld sparen kann, weil man weiß, hey, was ist, wenn ich in den seine Gesundheit investiere? Ja, dann ist er halt vielleicht 6 Monate gesünder als wie normal. Aber eigentlich, wenn ich ihn kündige, ich meine, der nächste Arbeiter, der einen Job sucht, der ist genauso gut. Nein, und jetzt werde ich dir was sagen. Wenn ich in ein Geschäft gehe und mir steigt jemand an mit einem faden Auge, gell, der nicht wirklich Lust hat zum Arbeiten, weil alles scheiße ist, weil er mies bezahlt wird, weil er ausgenutzt wird, dann ist meine Motivation, Geld auszugeben, eher gering. Wenn ich in ein Geschäft reingehe, wo jemand wirklich ein Interesse hat, ein intrinsisches, mir was zu verkaufen, vielleicht weil er Prozente kriegt, so wie zum Beispiel beim Konrad. Ich glaube, dass die beim Konrad Prozente kriegen, wenn sie da eine Garantie verkaufen, weil die schreiben dann immer ihren Namen drauf. Der ist dann nicht zu dir, der beratet die gut, weil wenn er die gut beratet und die Garantie weiterverkaufen kann, dann kriegt er Prozentsatz. Der gibt dir dann sogar seine Visitenkarten. Du sagst, wenn du was brauchst, ruf ihn an. Dann. Also wenn du das Radio einbaut haben willst in der Auto. Das hat bei mir einer gemacht und dann war die Batterie leer. Der hat das irgendwie verkehrt gemacht. Ist immer weitergelaufen. Vom Konrad oder was? Ja. Oh, wie? War Lehrling. Naja. 2007 war das. Na, seitdem gehst du aber zum Konrad, oder? Genau das. Na, echt? Ey, Elefantenhirn, natürlich. Ja. Okay, ja. Merkt man so, aber der ist jetzt vielleicht gar kein Lehrling mehr. Hast du ihn dann darauf angesprochen? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht und sie hätte es. Ich habe ihn darauf angesprochen. Ja. Ich habe gesagt, nein, das war nicht er. Achso, ja, dann ist er Arschloch und dann verdient er es auch, dass du nie wieder zu ihm gehst. Und wenn ich jetzt an der Herr Konrad wäre und mein Lehrling würde bei dir Scheiße bauen, dann würde ich meinen Lehrling sagen, wenn ich das auserfinden würde, würde ich sagen, du gehst jetzt dann zum Herrn Titus Feuerfuchs und du sagst, Entschuldigung, Herr Titus, ich habe den Fehler gemacht, aber ich möchte ihn wieder gut machen, ich bin halt noch ein Lehrling, ich muss noch lernen. Und wir bauen ihnen eine neue Batterie ein und sie kriegen noch einen Gutschein für einen Kaffee oder irgendeinen anderen Scheiß, dass es dir besser geht. Dann merkt sich dein Elefantengehirn, hey, die sind ja voll nett zu mir, die sind ja echt cool, vielleicht gehe ich doch wieder zum Konrad. Wie viel Elektronik-Scheiß hast du in den letzten 11 Jahren gekauft? Hättest du alles beim Konrad kaufen können? Überleg gerade, aber das, was du denkst, das ist passiert bei unserer Firma, also mit so Gutscheinen und Wiedergutmachen und da werden die Leute auch durchaus als Renitent dann erzogen, dann glauben sie, sie können alles rausholen. Sie okay. Können sie ausholen, was sie wollen. Ja, apropos Batterie, Elektronik. Ich möchte einen Jammer haben. Ein Jammer? Was ist ein Jammer? Ein Jammer ist in Europa verboten. Das ist so ein Gerät. Darfst du das so sagen? Ein Mobiltelefon, dann dreht es an ein Knöpfchen, dann schaltet sich das ein und dann ist alles in ungefähr 10 Metern, da ist kein 4G mehr, kein WLAN mehr, also Ruhe. Okay, aber wie können dann die Überwachungsspitzel Wanzen deine Gespräche belauschen? Ja, das wird dann nicht mehr gehen, weil man kann ja keine Gespräche mehr führen, weil dann kein 4G mehr möglich ist. Und warum brauchst du so einen Jammer? Naja, es ist natürlich schön, wenn man so eine gewisse Macht hat in manchen Momenten, möchte man schon andere Leute einfach das laute Sprechen verbieten. Ich meine, sie können laut reden, aber dann sind es Selbstgespräche. Passiert dir das oft? Ja. Okay. Und was kostet so ein Jammer? 27 Euro. Oh, das war echt nicht viel. In Hongkong. Aber gerade von China. Ja, Bekannte macht ja Weltreise, die habe ich schon. Ja, die den Haushalt auflöst. Dass sie das in Hongkong mir bitte schön mitnimmt. Okay. Was dann haben? Na, das ist verboten, oder? Na und? Ich mag nichts Verbotenes machen. Ich bin zwar der Meinung, dass das Moral und Recht nicht immer kongruent sind, aber ich habe noch kein Workcase gefunden für einen Jammer. Vielleicht fällt mir gar keiner ein. Der respektiert das, wenn jemand anders reden muss. Noch gehen sie mir noch nicht so auf den Keks, die Leute. Aber wenn es dann einmal so weit sein soll, dann frage ich die Freundin. Bis dahin halte ich mich noch an Recht und Gesetz. Jawohl. Ich war jetzt am Kotpenzl. Mal sehen. Aufgegangen. Zu Fuß? Ja, eine Bekannte, die jetzt die Stadt verlässt und ihr... Eine Weltreise und macht. Und der Bekannte, also ja, sie macht eine Weltreise, der Bekannte nicht. Der Bekannte gewährte gerade Asyl, weil sie ja ihren Haushalt auslöst, weil es so schönes Wetter ist, nur die letzten zwei Tage. Ja. Oh, wirklich? Dann gehen wir rauf in den Weinstöcken von Wien. Aha. Für Instagram, weißt du? Ich habe ja mal einen Instagram-Account gehabt, eine Zeit lang. Dann bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich komplett wurscht ist, weil es uninteressant ist. Und man kann Filter drauf tun. Aber was ich nicht verstehe, ist Snapchat. Ja, das kenne ich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch schon wieder alt, gell? Es ist schon älter, ja. Da haben wir manche Sachen überspringt man eigentlich, ne? Wenn man es nicht mehr machen braucht, so wie die dritte Weltländer, die das Kabel, das war ja überspringen, ja, haben wir jetzt. Die haben alle Handys, kommen. Genau. Und andere Leute überspringen halt einfach irgendwelche Möglichkeiten, weil sie die halt noch nutzen. Ich kann mich erinnern, wie Facebook umgestellt worden ist auf dieses Messenger-Design, sodass du mit der Enter-Taste deine Nachricht sofort wegschickst, was dann unter Umständen dazu führst, dass du 4 verschiedene Benachrichtigungen hast, weil da 3 Sätze verfasst worden sind mit 2 Beistriche. Kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich bei manchen Leuten immer noch Anrede, Abrede, dazwischen den Text und da ist dann irgendwie, also einfach so ein Halbsatz geantwortet worden, wo ich mir gedacht habe, so kann ich nicht arbeiten. Kann ich nicht. Ja. Hast du dich schon von Facebook entfernt? Nein. Oder bist du noch immer drauf? Ja. Ah, okay. Zu viele Leute, die sonst keine Kontaktdaten haben. Haben die keine E-Mail-Adresse? Wahrscheinlich schon. Telefonnummer? Wahrscheinlich auch. Na, frag sie. Okay. Also, meine Lebensqualität ist stark gestiegen, seitdem ich nicht mehr bei Facebook bin. Ich bin immer grantig geworden, wenn ich in Facebook drin war. Normale Texte gibt es dann nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass da irgendjemand in seinen Status was reinschreibt oder eine Frage an seine Gruppe macht, ohne dass es mit einem Bild verziert werden muss oder ein Link darunter ist. Persönliche Nachrichten, so in dem Sinn, an alle oder an irgendeine Person gibt es nicht, was ich schade finde. Aber es gibt halt so ein Zwischending, ne? zwischen jemandem, von dem ich die E-Mail-Adresse und oder Telefon habe, oder einfach nur die Möglichkeit der Erreichbarkeit. Mhm. Die müssen wir dann praktisch aussortieren. Also früher hat man die aussortiert. Boah. Ja, es wird Zeit, gell? Ja, mal schon. Zeit wofür? Ich höre da schon was einer kotzen, was sich immer am Ende des Abends einer kotzt. Manche sagen in einer Woche, manche sagen in sieben Tagen. Ja, genau. Das war keine gute Folge, oder? Das doch. Ja. Oder ja, mein, es kommt immer drauf an, was man daraus macht. Genau, ich vertraue voll ganz auf der Dramaturgie. Ich habe eh schon solche Ringe unter den Augen. Naja. Ja. Wenn wir die Biene dann wieder an Bord haben, dann. Ja, vielleicht. In der Vorweihnachtszeit haben die Leute eh so viel Zeit. Ja. Am besten fragst du. Jetzt kommt, hast du es gehört, es klopft. Kennst du diesen Witz? Ja, natürlich. Was für einen denn? Ja, den allen. Ich bin zwar alt, aber bin noch voll fit im Kopf. Herein. Titus, der Tag ist vorbei. Ich hab den Witz nicht zu Ende erzählt. Also erzähl. Wie nennt man das, wenn man im Alter alles vergisst? Alzheimer. Also ich bin ja nicht mehr der Jüngste, aber im Hirn bin ich noch ziemlich fit, aber ist der auf Holz geschlafen. Hm? Herein? Oh je. Schmerzen. Große Schmerzen. Verabschiede dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend. Nein, wir haben noch kein Hitsingle. Wir brauchen kein Hitsingle. Doch. Wir brauchen ein jedes Ende. Album braucht eine wir brauchen Hitsingle. Ein Ende. Es muss doch irgendetwas gekommen. Geben, was auf der Best-of-Platte pressen. Nichts müssen wir pressen. Ein Scheiß müssen wir machen. Wieder schauen.